Aus Anlass des 5. Todestages vom großen Genossen Kim Jong-il stellte jüngst das Nationale Sozioideologische Studienkomitee der Demokratischen Republik Kongo ins Internet das unvergängliche klassische Werk des verehrten Genossen Kim Jong-un durch die Durchsetzung des Kim Jong-il-Patriotismus den Aufbau eines mächtigen Vaterlandes beschleunigen.